hört die stummen Rufe der Verdammten, der Ungläubigen, und er versäumt nie, ihnen zu antworten. Doch erst wenn sie wirklich bereit sind, zieht er sie in seinen finsteren Bann. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.